Kundgabe 1588. Empfangen durch Bertha Dudde am 30.08.1940. Das Wesen der Liebe. Der Inbegriff alles Geistigen ist die Liebe. Sie ist eine im Gefühlsleben sich äußernde Kraft, die je nach Stärke und Tiefe verschieden beglückt. Sie ist ein Gefühl, das Verbindung sucht mit dem von ihr erfassten Objekt, das alles zu sich heranziehen möchte, weil der Zusammenschluss unsagbar beglückend ist. Es gibt keine innigere Verbindung als der Zusammenschluss in Liebe. Es ist keine Kraft, die stärker ist als die Liebe. Es ist die Liebe die letzte Erfüllung und der Inbegriff aller Seligkeit. Denn es ist die Liebe göttlich, sie ist der Strom, der unaufhörlich das Weltall durchfließt, um unaufhörlich sich entfernen wollendes aufzusammeln und zu verschmelzen zur unsäglichen Beglückung dessen. Es ist die Liebe unwandelbar in sich. Sie kann nur als Objekt ihres Verlangens etwas wählen, was Gott fern ist. Und dann ist es eine verkehrte Liebe, die dem Bösen gilt, also den Zusammenschluss sucht mit dem, was sich von Gott entfernt hat. Es ist das gleiche Gefühl, das sich äußert, jedoch der Gegenstand dieses Gefühles ein anderer Pol. Er ist Gegenkraft. Und also kann die Liebe sich dem einen oder dem anderen Pol zuwenden. Und das Zuwenden zu dem einen wird immer das Abwenden vom anderen bedeuten. Es ist also gleichsam die Liebe ein Gefühl, das seinen Ursprung hat in Gott, in das Weltall ausgesendet wird und nun aber sowohl wieder den Zusammenschluss suchen kann mit seinem Schöpfer als auch mit dessen Gegenpol, der gleichfalls die Kraftausstrahlung aus Gott, die Liebe benötigt, um herrschen zu können und mächtig zu sein. Jede Zuwendung von Liebe, eben dieser Macht vergrößert sie. Jede Rückstrahlung zum Ausgangsort vermindert die Kraft des Gegners und vermehrt die göttliche Kraft. Alles, was durch die Liebe miteinander verbunden ist, strömt unaufhaltsam dem Ausgangsort der Liebe zu. Und da die Liebe etwas Geistiges ist, etwas nicht Greifbares, sondern nur mit der Seele zu Spürendes, muss auch der Ausgangsort etwas Geistiges sein, etwas Unergründliches, mit den körperlichen Sinnen nicht Wahrnehmbares. Wird aber dieses mit der Seele zu Empfindende auf irdische Dinge verschwendet, indem sie Verbindung sucht mit irdischem Gut, das heißt, mit der Materie, die dem Reich der Finsternis angehört, so sucht sie also gleichzeitig Verbindung mit dem Herrn der Finsternis. Sie entfernt sich von ihrem Ausgangsort. Sie verlangt zum Gegenpol Gottes. Und also ist es eine verkehrte Liebe, die den Zusammenschluss sucht mit allem in Widerspruch zu Gott stehenden Geistigen. Es ist die Liebe zum Besitz, zu irdischem Glück, zum Erdenleben und zu jeglicher Materie eine solche verkehrte Liebe, die nicht zu Gott führt, sondern zu dessen Gegner. Und der Zusammenschluss mit diesem, von ihr Begehrten, löst auch nur unvollkommenes Glücksempfinden aus, das zeitlich begrenzt ist und nur ein Scheinglück bedeutet für das Wesen, das solche Liebe nährt, während die reine göttliche Liebe, die dem Geistigen gilt, unzerstörbares Glück auslöst auf Erden schon und dereinst im Jenseits, das Ewigkeiten überdauert. Denn es führt diese Liebe zu Gott, der die Liebe selbst ist. Amen.